erwünschter Tag, sei Seele wieder froh, sei wieder froh. Erwünschter Tag, sei Seele wieder froh. Das A und O, dir erst und auch dir letzte, den unsere schwere Schuld in Todeskerker setzte, ist nun gerissen aus der Not. Tod und sie, ihr lebet wieder, lebt unser Haupt, so leben auch die Glieder. Lebt unser Haupt, so leben. Auch die Glieder. Der Herr hat in der Hand des Todes und der Höllen Schlüssel, der sein Gewand blutrot bespritzt in seinem bittern Leiden, will heute sich mit Schmuck und Ehrenkleiden, mit Schmuck und Ehrenkleiden.